Erstens, von den vielen Beispielen dafür, wie sorgfältig alle Evangelien aufeinander abgestimmt sind, führen wir als erstes an die systematische Verschiebung des Schauplatzes der Wirksamkeit Jesu. Bei Matthäus spielt sich alles Wichtige in Galiläa ab, mit Kapernaum als Mittelpunkt. Markus lässt zwar ebenfalls noch viele Begebenheiten in Galiläa vor sich gehen, bei Markus und Matthäus müssen sogar die Schriftgelehrten extra von Jerusalem nach Galiläa kommen, um als Personen der Handlung fungieren zu können, aber einiges ereignet sich nach Markus bereits auf Reisen, die Jesus unternimmt, und sogar einmal nach Norden hin, um Tyrus und Caesarea Philippi und dann gen Süden nach Jerusalem. Lukas verlegt sogar die Hauptmasse seines Stoffes in die Zeit der Wanderung. Dabei passt mancher Bericht gar nicht in die angenommenen Reisesituationen. Kapernaum kommt bei Lukas wie auch bei Johannes ganz zu kurz. Bei Johannes ist die Schauplatzverschiebung noch weiter vor sich gegangen. Im vierten Evangelium lehrt Jesus das meiste und wichtigste in Jerusalem. Die Reise nach Jerusalem geht übrigens bei Lukas und Johannes durch Samarien, während Jesus bei Markus und Matthäus durch Perea zieht. Wir gewahren also eine planmäßige Verschiebung des Schauplatzes: Galiläa, Galiläa und Reisen, Wanderung nach Jerusalem, Judäa, Jerusalem. Dass hier künstliche Fabrikation vorliegt, haben manche Forscher längst eingesehen. Über den sogenannten lukanischen Reisebericht urteilt beispielsweise J. Schmidt: Es kann nicht zweifelhaft sein, dass der lukanische Reisebericht nicht geografisch angeordnet ist, dass er vielmehr überhaupt kein Reisebericht ist, sondern ein ganz loser, zum Teil durch Stichwortverbindungen zusammenhängender Nachtrag zum Markusstoff. Sieht man sich diesen Bericht genauer an, so entpuppen sich die Angaben über den Reiseweg als allgemeine topografische Redensarten. Zum Beispiel: Er kam in ein Dorf, er lehrte in einer Synagoge, er ging in das Haus eines der Oberen der Pharisäer. Die Ortsvorstellung ist ganz unklar. Nach dem bisher Geschilderten ist Jesus schon in Samaria, dann ist er wieder in Galiläa und dann heißt es, er zog mitten durch Samaria und Galiläa. Wo befinden wir uns nun eigentlich? Mitten durch Samaria und Galiläa weist er auf eine Reise nach Norden als auf eine nach Süden, also Jerusalem, hin. Alles in allem handelt es sich bei dieser eigenartigen Schauplatzverschiebung ganz ersichtlich um planmäßige Konzeption, um systematisches Variieren topografischer Angaben, also letzten Endes um einen bewusst vierfachen geografischen Widerspruch. Zweitens, einen tiefen Einblick in das Geheimnis der evangelischen Variation und Konstruktion gewährt folgendes Beispiel. Markus bringt im Kapitel 10, 42 bis 45 die bekannten Worte vom Dienen und sich dienen lassen, und zwar anlässlich der Szene, wie Jesus die Bitte von Johannes und Jakobus um himmlische Ehrenplätze abweist. Nicht so wichtig ist nun, dass Matthäus 20, 20 bis 28 die Szene dahin abändert, dass bei ihm nicht die beiden genannten Jünger selbst, sondern ihre Mutter die Bitte für ihre beiden Söhne vorträgt. Bedeutsam ist aber, wie Lukas verfährt. Er leistet sich ganz etwas Auffälliges. Die Worte vom Dienst löst er aus ihrem szenischen Zusammenhang bei Markus und Matthäus ganz heraus und macht sie zum Bestandteil der Rede Jesu beim Abendmahl. Natürlich musste sich der urchristliche Verfasser bei dieser Operation etwas gedacht haben. Wie verfällt er überhaupt auf solche Wortverpflanzung? Sollte man's glauben? Lukas hat Vorahnungen gehabt. Ihm ahnte, dass einst sein Nachfolger, nämlich der letzte Evangelist Johannes, jene Worte in einem anderen Zusammenhang gut gebrauchen könnte, und so wollte er ihm jetzt schon vorarbeiten. Der Leser wird gleich merken, wie dies zu verstehen ist. Lukas versetzt nicht bloß die betreffenden Worte, er modifiziert sie auch in seltsamer Weise, indem er sie der Situation des Mahles anpasst. Denn wer ist größer, der zu Tisch Liegende oder der Dienende? Nicht also als Lehrer oder Wundertäter will hier Jesus dienen, deutet Lukas an, sondern als Diener bei Tisch. Aber in welcher Weise der Herr bei Tisch dienen will oder dient, verrät Lukas nicht. Rätselhaft ist das Ganze, am rätselhaftesten aber bleibt, was Lukas überhaupt veranlasst haben kann, den Ausspruch Jesu vom Dienen aus seinem ursprünglichen Zusammenhang herauszureißen und ihn ausgerechnet in die Abendmahlsrede einzuschmuggeln. Wie gesagt, dieser Evangelist muss Hellseher gewesen sein. Er muss es geahnt haben, dass sein Nachfolger Johannes die eigentliche Abendmahlserzählung weglassen und dafür eine Szene bringen würde, in der Jesus tatsächlich bei Tisch wie ein Dienender seinen Jüngern die Füße wäscht. Der Leser kann wohl vorbringen, es sei doch leicht begreiflich, dass Johannes die Anregung des Lukas vom Dienen bei Tisch durch seine Erzählung von der Fußwaschung bei Tisch gleichsam illustriert habe. Aber damit zeigt er, dass er den Sitz des Problems noch nicht erkannt hat. Denn das große Rätsel ist und bleibt folgendes: Wie kommt Lukas dazu, dem Johannes durch eine gänzlich unmotivierte, gewaltsame Unterstellung von fest in den ursprünglichen Zusammenhang eingefügten Jesusworten so unbewusst vorzuarbeiten? Wir haben keine Ursache, an solche ahnende Vorarbeit des Urchristen Lukas zu glauben. Wir bewerten also diese dunkle Angelegenheit als erneuten Beweis für den systematisch einheitlichen Ursprung der Evangelien.